SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Juhui, wir haben Frühling. Naja, okay, zumindest aus einer musikalischen Sicht. Und da wären wir auch gerade bei meinem Featured Act von der Woche, nämlich Lutrell, der bringt uns den Frühling. Ja, schon fast einen frühsommerlichen Sound. Gut, er kommt natürlich aus San Francisco in Kalifornien und die haben jetzt schon angenehme 21 Grad. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst es SRF Virus, ich bin der Mental X, das sind 3 Stunden Mental X Urban Electronica. Und heute oben hat er wieder fantastische Sounds mitgebracht. Eben neben dem fantastischen Lutrell, der ja vor einem guten Jahr mit Generate eine riesen Nummern auf Anjuna Deep produziert hat, bringt er jetzt diese Woche gerade seine neue EP an den Start und ist wirklich unglaublich. Intergalactic Plastic nennt sich die EP und naja, sie tönt halt genau so, wie sie heisst. Weiter hat er brandneue Sounds aus Rumänien von Alex Preda und aus Israel zum Beispiel von den Audio Junkies. Anfangen möchte ich den heutigen 3-stündigen Trip mit einem Newcomer namens AMR, Stück heisst Orchids. Und ja, es ist richtig floral und ein wunderbarer Opening Track. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. Worship to thee. ist ein US-amerikanisches Underground-Label, das, naja, man kann es gut und gerne noch als Geheimtipp bezeichnen, obwohl sie schon ein paar sehr starke Nummern produziert haben oder released haben auf ihrem Label natürlich. Wir mögen uns zum Beispiel erinnern, schon vor 2 Jahren die fantastische EP Metanoia vom Davi, und auch der Davi released nach wie vor eben auf dem Tempara-Label. Da haben sie 2 Jungs namens Marcus J. und Dexter Curtin brandneu auf Tempara Music. Und zwar Cybera heisst das Teil. Heute frei nach dem Thema, so habe ich zumindest die heutige Show benannt, nämlich mein Gehirn Intergalactic Plastic. Und der zweite Titel, der verrät das natürlich schon. Die neue Anshuna Deep ist hier. Lutrell hat sie produziert und sie ist phänomenal. In einer guten halben Stunde stellt der erste Track vor. Lass dich überraschen. čím daleko snovy má. auf dem Berliner Label Click Music. Der Track heisst Lost My Life und ist gerade diese Woche rausgekommen. Und noch etwas Grossartiges ist diese Woche passiert. Jetzt der weltgrösste Online Techno-Plattenladen, nämlich Beatport, hat beschlossen, dass das, was wir hier jetzt gerade hören, eigentlich auch ein anderes Genre muss haben. Und zwar nicht mehr Progressive House Techno oder Trance. Neu haben sie das tatsächlich wie die Melodik House, Melodik Techno genannt. Naja, eben, man könnte es aber einfach schlichtweg als Trance oder Progressive House bezeichnen. Aber schon verständlich, die junge, rückende Generation möchte natürlich auch ihre ganz eigene Musikstil haben und nicht auch den grossen Bruder. Das ist vielleicht die einzige logische Erklärung dafür. Was du aber ganz sicher kriegst, das ist ein Hintergrundinfos zu der heutigen Show. Und zwar auf srf.ch/mentalix. Dort findest du gerade noch die Sendung Playlist. Und natürlich auch den Podcast zum gratis Downloaden. Den Podcast bekommst du auch gute Stunden nach der Show auf iTunes oder via SRF Bios App zum Streamen. Natürlich alles for free. Als nächstes ein neuer Track von Lutrell. Und zwar Intergalactic Plastic. Grossartig. Yeah. Essential Tunes. das unglaubliche Club- und Dance-Flamanche vorhat. Das ist eben mein Featured Act von der Woche, sprich der Lutre aus San Francisco. Gesehen, und zwar mit Intergalactic Plastic, aber kein Bammel. Es gibt noch mehr neue Sounds von Lutre. Der Track hier vom Dr. True, der ist zum zweiten Mal heute oben mit dabei. Was für ein Deepness und was für ein vor allem Sexappeal der Track hat. der Jato aus Finnland, der Mott aus Berlin oder auch hier der Lutrell aus San Francisco. Sie alle haben ihre erste grosse Plattform gefunden auf dem Above und Beyond House Label namens Anjuna Deep. Und das Label steht wirklich ja seit Jahr und Tag für höchste Qualität. Und seit dieser Woche wissen wir ja auch, seit Beatport ein neues Genre geschafft hat, um zum Beispiel eben den Sound können, zum Beispiel von einem Mark Romboy, von einem Oliver Koletzki oder eben auch von Lutrell besser zu definieren, wissen wir jetzt auch hochoffiziell. Das heisst Melodic House und Techno. Eigentlich ein Witz, oder? Naja, okay. Jeden Tierchen sein Pläsierchen. Schönes Wochenende. We'll be right back. Kitsch und Kölsch auf dem Sven Weitz im Label auf Cocoon. Das ist auch so einer von diesen Monster-Tracks von diesem Frühling. Das ist kaum Touch. Cut. Sound, und zwar von Ten und Staccato. Ich glaube, es sind zwei Brasilianer und die rissen zurzeit wirklich alles. Sie arbeiten zum Beispiel mit ihrem Landsmann, mit Victor Ruiz, zusammen veröffentlichen ihre Platte auf Minus. Das ist zum Beispiel das Label von Richie Horting, und auch als Remixer sind sie äußerst begehrt. Hier auf dem Berliner Label Mad Hatter sind Ten und Staccato mit Take It. Thank you. zweite brasilianische Techno-Produzent in dieser heutigen Sendung Mentalix Electronic. Und zwar Motagua ist das mit Space auf dem Label. Und ja, das ist jetzt eben wieder so das komplizierte Ding, sie schlecht hin. Das Label schickt mir eigentlich schon seit Jahren lang sehr, sehr, sehr gute Platten, aber der Labelname ist irgendwie so banal, dass man immer wieder vergisst. Movement kann es auch nicht sein, oder Movement Audio. Naja, was ich eben aber mit Sicherheit weiss, dass es Motagua produziert hat. Die Track Space heisst und du natürlich das jederzeit auf der Playlist kannst nachlesen. Gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentalix. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mentalix. dem Liebere, sprich dir Dio. Und das Label, das ist wirklich unheimlich. Wenn du regelmässig meine Sendung verfolgst, dann weisst du, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem ukrainischen Label. Ich glaube, es ist ein ukrainisches Label. Und sie haben 3 oder 4 Sublabel, aber eben so das Dach von dieser ganzen ukrainischen Musikgeschichte gibt eben, wie gesagt, Dear Dio. Diesmal mit einem Musar, Stück heisst Mental Evolution und ja, sehr sympathischer Name. Schönes Wochenende. die neue Rukos-Platte im Postfach gehabt, habe ich gefunden, so, das kann nur äußerst ein spannender Sound werden. Gut, Rukos ist das Sound von diesen Techno-Labels. Zurzeit geführt wird es von ihr, nämlich von Matador. Und der wiederum, der arbeitet regelmässig eben so mit so ikonenhaften Leuten, wie zum Beispiel Richie Harding zusammen. Anyway, auf Rukos ist jetzt gerade diese Woche die neue Alex Preda rausgekommen. Ich fand im Moment Alex Preda, der geht doch schon eigentlich so ein richtig Progressive House, Deep House. Ja, aber eben zwischendurch mal was anderes. Jetzt im Bereich Techno oder diese neue Loot Beat Part die Woche heisst, ich habe mich immer noch nicht gefangen, Melodic Techno. Naja, bezeichne es doch, wie du es willst. Hauptsache Musik passt. Und das ist mein Feature-Tag von der Woche. Der gebürtige Rumän, der Alex Preda. Und Hintergrundinfos zu ihm bekommst du auf srf.ch/mentalx. Tief hypnotisch und super sexy. Zum zweiten Mal mit B. Anis und zwar beim Track Compressed Illusion. Ein Track, der sicher hervorragend funktionieren wird im Hive. In zwei Wochen ist übrigens eine Blumenparty. Das wird sicher spannend. Ja, vor allem irgendwie, ich sehe die ganzen DJ-Kollegen, es ist sehr lange Zeit wieder mal mit dabei. Sind unter anderem Manon, Jesse J, Tommy Bay und auch ich schon hinter den Turntables. So, apropos Partys, auch das am Wochenende passiert einiges im Clubland Schweiz. Eins von meinen absoluten Highlights passiert am Morgen zu oben in der Amboss-Rampe in Zürich. Die haben wirklich sehr regelmässig fantastische DJs am Start, die eben so exakt solche Sound machen. Zum Beispiel morgen so oben der Mark Romboy, der deutsche Produzent und DJ mit seinem Label Systematic. Der ist schon ewig lang im Business. Der hat zum Beispiel das Label Le Petit Prince in den 90er Jahren gegründet. Das ist einer von den Trans-DJs. Und hat mit Mark und Claude ein paar richtige Hard-Trans-Hits gelandet. Mark Romboy, heute natürlich mit hochaktuellem und zeitgenössischem Sound. Morgen zusammen mit dem Ron Flatter in Zürich in der Amboss-Rampe. Was sonst noch so passiert in der ganzen Schweiz? Es war schon eine gute Stunde in einer Club-Selection. das ist SRF ein Virus. Wenn du gerade jetzt eingeschaltet hast, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist Mentally Electronic. 2 Stunden bin ich schon dran. Und du kannst jetzt natürlich die 2 fehlenden Stunden nachholen. Gerade nach der Sendung als Podcast-Download. Gehst auf srf.ch/mentalix und ladest du dort oder auch auf iTunes oder via SRF Virus App meine Sendung gratis ab. Und für alle anderen, ja klar, wir machen weiter, wie wir angefangen haben heute. Frei nach dem Thema Minga und Intergalactic Plastic. Ich habe eine brandneue Sendung vor. Gestellt von Nutrell und hier haben wir einen super geilen Deep Trance DJ und zwar Nicke Jojo mit Poetic. Jazzvereinen, ja eigentlich gerade in dreifacher Hinsicht. In den letzten 18 Jahren hat sich doch schon der eine oder andere super Tune herauskristallisiert. So lange mache ich die Sendung. Und 2001 ist der Track zum ersten Mal und als Originalmix released worden. Und zwar auf dem Deep-Dish-Label namens Yoshi Etoshi. Der Act, damals völlig unbekannt, namens Lusan. Der Track hat Baggio Attrack geheißen. Und das Style, das hat dermaßen so in der Tribal-House-Szene eingeschlagen, ist wirklich ein Monster-Track gewesen. Genau ein Jahr ist es gegangen, ist er wieder an die Pole Position von der DJ Charts gestiegen, weil John Digweed und Nick New als Bad Job einen Remix gemacht haben. Und vor einem Jahr gerade zum dritten Mal. Dann haben unter anderem den Christoph und den Victor Roos Hand angelegt. Und der Victor Roos Remix ist ja so cool. Darum hören wir jetzt die Shake Classic von der Woche. Luzon Baggio Track im Victor Roos Remix. Thank you. Hidden Empire mit Minority. Und vielleicht magst du dich daran erinnern, ich habe den Hidden Empire so zum ersten Mal vor etwa eineinhalb Jahren vorgestellt. Und zwar ist es eine Entdeckung von Oliver Koletzki auf seinem Label Stil vor Talent. Seines Zeichens einer der wichtigsten deutschen Techno-Produzenten. Natürlich auch mit einem relevantesten deutschen Techno-Label. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft. Ein ganzes Artist-Album ist diese Woche rausgekommen, eben auf besagtem Stil vor Talent. Und dieser Track, der kracht einfach wie blöd. Und darum mein vierter Essential Tune heute zu oben im Mix. Du hast Jessere Fios, ich bin der Mentlix, hinter den Turntables im Studio umeinander schicken und mit dir hoffentlich gut ins Wochenende zu reisen. Juhu! House Music und zwar von Loop Street, wo es rauskommt, ist zurzeit noch unbekannt. Wo kriegst du morgens oben oder das Wochenende genau solche Sound? Also Acid House kriegst du garantiert bei den Atana Twins auf Tore und die spielen wiederum morgens oben in Basel im Nordstern. Was sonst noch das Wochenende, wie und wo und überhaupt genau passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Aber auch selbst wenn du in der Innerschweiz wohnst, kannst du morgens oben richtig professionell und zwar in Luzern. Dort haben wir ja den berühmt-berüchtigten Rockclub morgens oben mit dem Oliver Schoris. Das heisst, musikalisch wird es dann so ein bisschen deep-housig, wo aber durchaus noch sehr schwänzige Aspekte hat. Möchtest du morgens oben in Zürich Ausgang, dann hast du natürlich den Jackpot getroffen. Nämlich mit ein anderes Rampen spielt der Mark Romboy von Systematic und da kommt nicht allein. Nein, er nimmt noch den Ron Flatter von Traumschallplatten mit. Du kannst natürlich auch in Fridas büchsen, da bekommst du ein feines Tech-House und zwar vom Peace Division DJ, nämlich mit Clive Henry. Unterstützung bekommt auch vom DJ Gogo. Und dann haben wir natürlich auch noch das Hive. Dort viert Animal Trainer ihr 12-jähriges Rakete-Universum. Und zwar unter anderem mit Heidi Lesteruba und Definition. Zu guter Letzt haben wir da einen neuen Club, relativ neuen Club namens Space Monkey in Zürich. Auch die setzen morgen auf einen absoluten Schweizer Top-Namen, nämlich Keins. Get down. Make slaves of nations, make laws to push to silence. National nations in patient stages to hide the system violence. Demonstrations and protestations can't stop the vulture climate. They contain as we disengage out of fear and hide it. Corporations make slaves of nations, make laws to push to silence. National nations in patient stages to hide the system violence. Demonstrations and protestations can't stop the vulture climate. They contain as we disengage out of fear and hide it. Come and get the fire and the numbness higher. Once you have it, no one tells you to stop. If it's your desire to be one with the buyer, then come and build it and we'll see what you got. Hidden in desire is the vampire sire. Now a cavity is starting to rot. Take off on the vein and the world is entire. Ecology is ticking up on the clock. Come and get the fire and the numbness higher. Once you have it, no one tells you to stop. If it's your desire to be one with the buyer, then come and build it and we'll see what you got. Hidden in desire is the vampire sire. Now a cavity is starting to rot. Take off on the vein and the world is entire. Ecology is ticking up on the clock. habe ich doch gerade noch schnell meine Köpfchen aus dem Radiostudio rausheben und gefunden, so, sternenklar. Ich glaube, morgen gibt es zumindest einen schönen, naja, zumindest von der Sonne her, frühlingshaften Tag. Ich glaube, von der Temperatur her dürfte es bleiben. Aber das spielt alles keine Rolle, weil schließlich haben wir Wochenende. Und gute 20 Minuten haben wir noch. Du hörst SRF-Virus, ich bin der Mental X. Meine Sendung kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentalx. Dort einfach den Podcast auf Download klicken. Oder du machst iTunes auf, gehst oben und suchst Mental X ein. Kannst ebenfalls downloaden. Oder als drittes, du gehst auf die SRF-Virus-App und dort findest du ebenfalls den Stream. Ganz so, wie du es möchtest. Juhu! Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. JB Tracks ist das mit Take Me Home, rausgekommen vor knapp einem Monat, aber ich habe nur einmal gespielt und damals gefunden, ab nochmal in die Rotation. Aber das ist natürlich auch ein Track, der dem Digo, sprich dem John Digweed, könnte gefallen. Und das ist ja wieder spektakulär, der John Digweed ist im Mai im Hive Club. Gut, ein Hive hat wirklich Wochenende für Wochenende wirklich monströse Line-Ups. Aber mit dem Digweed am Start, das kann nur heftig werden. Ich glaube, es ist dann so Mitte Mai. Und wenn es dann genau ist, dann erfährst du es natürlich sowieso hier bei mir. Ich bin der Mental X, ich habe dich lieb und schönes Wochenende. schnell gehen 3 Stunden um, wenn man reist durch die fantastische Welt von der elektronischen Clubmusik. Heute frei nach dem Thema Mingea and Intergalactic Plastic. Brandneue Sounds hat er vorgestellt vom britischen House-Label Anshuna Deep. Lutrell hat die fantastische eben Intergalactic Plastic EP an Start gebracht. Wirklich ein absolutes Monster. Weiter hat er präsentiert brandneue Sounds von Dosen von Alex Preda aus Rumänien. Und das Ganze kannst du in einer guten Stunde nochmal nachhören. Und zwar auf srf.ch/Netflix. Dort bekommst du den Podcast zum Downloaden. Selbstverständlich auf der SRF Virus App zum Streamen und der Download natürlich auch auf iTunes. So, am nächsten Freitag ist Karfreitag. Oder bin ich nicht da? Nein. Wir hören uns wieder heute in 2 Wochen, weil ich mache im nächsten Wochenende auch so ein verlängertes Wochenende. Und ich hoffe, dass ihr ihn heute in 2 Wochen wieder einschaltet. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hier hinter den Turntables. Und dann reisen wir wieder querbeet irgendwo, wo es macht uns und zwischendurch wusch, aber ganz viel Space. Und jetzt sage ich, kommt gut durch Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.